Text 4. Sie hören an einer Universität einen Vortrag zum Thema lebenslanges Lernen. Sie hören den Text zweimal. Sehr geehrte Damen und Herren, heute geht es in meinem Vortrag um das Thema lebenslanges Lernen. Lebenslanges Lernen ist heute ein grundlegendes Leitprinzip der europäischen Bildungspolitik. Es stellt gleichzeitig das Fundament nationaler Strategien und Umsetzungen dar. Innerhalb der EU wird lebenslanges Lernen als wichtige Bewältigungsstrategie für sozialen und ökonomischen Wandel angesehen. Dieser stete Wandel zeigt sich unter anderem an der Weiterentwicklung und Erweiterung der Definition lebenslangen Lernens innerhalb der letzten Jahre. Im EU-Memorandum über lebenslanges Lernen wurde lebenslanges Lernen noch sehr allgemein als jede zielgerichtete Lerntätigkeit, die einer kontinuierlichen Verbesserung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen dient, definiert. Vorherrschend war dabei die Orientierung an der Beschäftigungsfähigkeit. Bereits 2002 veröffentlichte der Rat der EU die Entschließung zum lebensbegleitenden Lernen, die eine deutlich erweiterte Definition enthält. Dort heißt es, dass lebensbegleitendes Lernen im Vorschulalter beginnen und bis ins Rentenalter reichen und das gesamte Spektrum formalen, nicht formalen und informellen Lernens umfassen muss. Zudem ist unter lebensbegleitendem Lernen alles Lernen während des gesamten Lebens zu verstehen, das der Verbesserung von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, staatsbürgerlichen, sozialen und oder beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt. Das Ganze sollte schließlich auf den Grundsätzen beruhen, dass der Einzelne im Mittelpunkt des Lernens steht, wobei für echte Chancengleichheit gesorgt und auf die Qualität des Lernens geachtet werden muss. Die bildungspolitische Diskussion um lebenslanges Lernen wurde in den 1970er Jahren von drei Organisationen, Europarat, UNESCO, OECD, wesentlich belebt. Der Europarat griff in seinem Konzept der Education Permanente die Frage der Bewältigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts auf. Er kam zum Ergebnis, dass moderne Gesellschaften zu Lerngesellschaften transformiert werden müssten. Nach der Basisausbildung in der Jugend folgen unterschiedlichste Lernformen für Erwachsene, auf die je nach Bedürfnissen zurückgegriffen werden kann. Lernende rückten in den Mittelpunkt der Überlegungen, ebenso die Integration von formalem und informellem Lernen. Das Konzept des Lifelong Learning der UNESCO beinhaltete informelles Lernen ebenso wie die weitestmögliche Entwicklung von Persönlichkeit, Gesellschaft und Beruf. Es umfasste sämtliches Lernen in allen Lebensaltern. Lebenslanges Lernen wurde vor allem als Chance für Entwicklungsländer gesehen, ihre wirtschaftliche Not zu überwinden und gleichzeitig ihre kulturelle Identität zu bewahren. Die OECD orientierte sich in ihrem Konzept der Recurrent Education am Arbeitsmarkt. Vorausgesetzt wurde das Vorhandensein von Primär- und Sekundärerziehung. Die OECD schlug vor, Phasen von Arbeit und Lernen regelmäßig abzuwechseln. Der Schwerpunkt dieses Konzepts lag auf besserer Qualifizierung und auf einer Reform des Weiterbildungssystems. Zwischen Ausbildung und Arbeitswelt sollte besser vermittelt werden. Lebenslanges Lernen, häufig lebensbegleitendes Lernen genannt, ist in Österreich so vielfältig wie seine Bildungslandschaft. Der Begriff bezieht sich vor allem auf Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Schulisches Lernen wird nur teilweise ausdrücklich berücksichtigt. Seit Österreichs Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 gilt es, nationale Strategien zum lebensbegleitenden Lernen zu erarbeiten, umzusetzen und mit den Zielen der EU in Einklang zu bringen. Nach Veröffentlichung des Memorandum über lebenslanges Lernen initiierte die EU eine groß angelegte Diskussion. Sowohl politische Entscheidungsträgerinnen als auch die breite Öffentlichkeit waren aufgerufen, zum Memorandum Stellung zu nehmen. In Österreich beteiligten sich viele Institutionen, Interessenvertretungen, Vereine und Verbände mit Stellungnahmen an diesem Konsultationsprozess. Lebenslanges Lernen sollte in Österreich möglichst effektiv koordiniert und nachhaltig umgesetzt werden. Ergebnis des Konsultationsprozesses war der österreichische Länderbericht, der im Juli 2001 der Europäischen Kommission übermittelt wurde. Der Hintergrundbericht zum Länderbericht bildet dafür die wissenschaftliche Grundlage. Die Ergebnisse der nationalen Konsultationen mündeten in der Mitteilung der Europäischen Kommission vom November 2001 einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen. Darin werden auch weitere Schritte zur Implementierung lebenslangen Lernens festgehalten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.